Schwarzenbergplatz von Ingrid Puganik. Die Regie hat Götz Fritsch. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ein leeres Lokal deprimiert mich. Heute ist der 24. Dezember. Was wollen Sie? Da feiern die Leute den berühmtesten Stall der Welt. Betrinken wir uns. Wozu? Sie kommen wenig runter, Leute. Geh einkaufen. An Ihrem Tisch zu sitzen, rentiert sich nicht für mich. Wozu rentieren? Wollen Sie ein Geschäft abwickeln? Ich setze mich an den Nebentisch. Sprechen Sie immer laut aus, was Sie vorhaben? Das kommt darauf an. Darf ich mich vorstellen? Nein. Keine Vorstellung, bitte. Vorstellungsrituale interessieren mich nicht. Sie mögen keine Tischgespräche? Nein. Dann brechen wir auf. Was? Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Sie reden, als wären Sie der Weihnachtsteller mit der frohen Botschaft. Robert Sahlen. Laufen Sie nicht zu schnell. Warten Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Glauben Sie, ich belästige Sie? Tun Sie das etwa nicht? Sie sollten die Polizei rufen. Wie denn? Keine Passanten, keine Telefonkabinen. Was ist das nur für eine Stadt? Lesen Sie darüber. Oder schreiben Sie darüber. Oder singen Sie darüber. Diese Stadt liebt berühmte Leute, die sich wohlwollend über sie äußern. Ganze Ringkollektionen sind auf diese Weise schon vergeben worden. Ich lese Fachliteratur über alte Musikinstrumente. Schreiben könnte ich nur über Schach. Wien ist keine Hauptstadt des Schach. Als leidenschaftlicher Schachspieler richtet sich mein Verlangen auch weniger nach einem Fiak oder Lipizzaneros. Mitkommen! Was wollen Sie mit der Pistole? Ist sie entsichert? Nehmen Sie an, dass Sie das nicht wäre. Wollen Sie Geld? Geld! Davon habe ich genug. Mir gehört ein Juweliergeschäft am Ring. Zweimal wurde ich von Gangstern überfallen. Fantasielose kleine Ganoven. Auf jemanden wie Sie habe ich gewartet. Was heißt das? Was bedeutet das? Wozu muss alles immer noch etwas bedeuten? Es gibt doch Bedürfnisse. Denken Sie nach. Etwas zu kalt zum Denken hier draußen. Haben Sie Angst? Vor Ihnen? Mein Auto. Steigen Sie ein. Wir fahren zu mir nach Hause. Sie haben die Pistole unsachgemäß hingelegt. Anfänger? Nein. Kalkül. Brauchen Sie sie noch? Sie ersetzt mir den Hund. Zigarette? Nein. Ich dachte, Sie wohnen allein. Ich wohne allein. Und wer ist sie? Rita. Bleibt sie hier? Wenn Sie das wollen. Passen Sie auf, Sie gehen mit der Pistole um wie mit einem Eierlöffel. Was ist das für ein Spiel, das Sie spielen? Keines. Spiele langweilen mich. Ich halte mich unfreiwillig in Ihrer Wohnung auf, als was? Überfallener, Geisel, Gefangener? Sie sind mein Gast. Beabsichtigen Sie, das Gastrecht wieder aufzuheben? Sobald der Zeitpunkt dafür gekommen ist, ja. Aber nicht jetzt. Sehen Sie, dort steht ein Tresor. Was enthält er Ihrer Meinung nach? Ihr Testament? Das auch. Können Sie sich ein Leben ohne Gepäck vorstellen? Wozu? Tresore entspannen mich. Warum nicht? Darf ich mich setzen? Bitte. Kann ich etwas zu trinken haben? Die Bar steht zu Ihrer Verfügung. Ein Glas Wasser. Wie heißen Sie? Ach ja, ich habe ja vergessen. Vorstellen wollten Sie sich nicht. Mein Name ist Peter Weiß. Ich bin Ende 30, handle, wie schon erwähnt, mit alten und neuen Musikinstrumenten. Jedes Jahr um diese Zeit besuche ich einen Freund in Wien, um mit ihm während der Feiertage Schach zu spielen. Warum rufen Sie den Freund nicht an? Ihr Wasser. Sie können von hier aus telefonieren. Er würde Fragen stellen. Können Sie sie nicht beantworten? Er wird die Polizei informieren. Werden Sie gesucht? Nennen Sie mir Ihren Namen. Er verrät ihn nicht. Verraten Sie mir seinen Namen? Ich kenne den Namen nicht. Aber Sie besuchen diesen Herrn. Das ist mein Job. Ich besuche viele Herren. Sie arbeiten freiberuflich? Ich zahle Steuern. Kennen Sie diese Gegend? Schon. Und? Nichts. Berufsgeheimnis. Es ist unhöflich, jemanden warten zu lassen. Soll ich mit Ihrem Freund sprechen? Ihm erklären, wo ich wohne? Ist Ihr Freund Autofahrer? Nein. Ich werde Rita bezahlen und sie nach Hause schicken. Oder wollen Sie mit ihr? Ich schlafe mit keiner Prostituierten. Womit schlafen Sie dann? Passen Sie auf, Ihre Pistole! Er nimmt sie entsichert mit ins Bett. Das erste Mal bin ich darüber erschrocken. Er legte die Pistole zwischen uns. Ich fragte, was das wert. Er schwieg. Wir lagen nebeneinander. Plötzlich stöhnte er leise. Ejakulierte. Er hat mich noch nie angeschaut, wenn ich nackt war. Er bezahlt schlecht. Aber er garantiert mir ein regelmäßiges Einkommen. Dieser Frau müsste das Sprechen verboten werden. Gehen Sie ihr nach. Nein. Sie sind frei. Ritas Abwesenheit hinterlässt ein Loch. Sie ertragen unser plötzliches Alleinsein nicht. Ja, es ist sehr still. Whisky? Ich weiß nicht. Holen wir unser verhindertes Besäufnis aus dem Lokal nach. Ich vertrage keinen Alkohol. Gefällt Ihnen, Rita? Was soll ich dazu sagen? Erkundigt sich Ihr Freund nach Ihnen? Ja. Und wenn er Sie nicht erreicht? Verständigt er meine Mutter. Wo wohnt Ihre Mutter? Soll das ein Verhör sein? Ihr Whisky. Ich gehe. Wollen Sie vorher noch etwas essen? Sie werden den morgigen Tag nicht erleben, wenn Sie mich nicht gehen lassen. Wie kommen Sie darauf? Ich liebe Spiele. Worin liegt die Gefahr für mich? Sie sind reich. Ein Apfelbaum mit vielen Äpfeln ist auch reich. Lachen Sie oder weinen Sie? Finden Sie es heraus? Ich fühle mich neben Ihnen wohl. Verunsicherte Leute verunsichern mich. Aus diesem Grund lebe ich allein. Ich finde es eine Zumutung, jemandem Liebe zu erklären. Verstehen Sie? Es gibt keine selbstbewussten Leute mehr. Die meisten Erwachsenen wären heutzutage am liebsten die Kinder ihrer Kinder. Haben Sie mich gezwungen, mitzukommen, um mir das zu sagen? Ich wollte jemanden zum Reden haben. Was für ein Klischee. Der Überfall hat mich angestrengt. Wenn Sie wollen, übernehme ich das Kommando. Das würden Sie für mich tun? Natürlich. Ich traue Ihnen nicht. Ja, das gehört zu einer Komplizenschaft. Komplizenschaft? Was entwickeln Sie da? Einen gemeinsamen Plan. Nach der Vorstellung, die Sie mir heute geboten haben. Wir treiben das Miteinander reden und das Aufeinander zugehen unter den Leuten auf die Spitze. Wortkarge Leute an die Öffentlichkeit, in die Talkshows, vor den Kadi. Monsieur, ich bin schlafsüchtig. Das kriegen wir hin. Die Pistole, bitte. Zurückgekommen. Schläft er? Woher wissen Sie, dass er schläft? Eines Tages vergaß ich meine Autoschlüssel. Die Wohnungstür stand offen. Er lag auf dem Divan. Ich erschrak. Der Mann ist tot, dachte ich. Ausgerechnet jetzt. Ich sah mich in der Wohnung nach Wertgegenständen um. Den finden Sie erst in ein paar Wochen, dachte ich. Was machen Sie denn da? Ich nahm zwei Tragetaschen für die Beute. Koffer oder Reisetaschen wären zu auffällig gewesen. Was machst du da? Fragte der Tote. Ich räume auf, sagte ich. Du bestiehlst mich? Er stand vom Bett auf. Das ist gut, nicht wahr? Sagte ich. Aber nun, da du wach bist und mir dabei zusiehst, ist es etwas anderes als stehlen. Es ist einpacken. Beklauen Sie ihn jetzt auch? Warum nicht? Sie sind für mich kein Hinderungsgrund. Geht das schon lang so? 4 Monate. Die Wohnung muss eine Goldmine sein. Er richtet sie jede Woche neu ein. Erzählen Sie Ihrem Gönner, dass wir uns wieder getroffen haben? Er ist nicht mein Gönner. Ihr Opfer? Mann, was müssen Sie für eine Jugend hinter sich haben? Ja, ein Schlief hat er mich zu seinem Kompagnon gemacht. Gerissen? Was? Ich weiß nicht. Er überbietet uns. Konkretisieren Sie. Er ist einer der reichsten Männer Österreichs. Wer hierzulande als reich und vermögend gilt, wird anderswo nicht mal zu Pferdewetten zugelassen. Berauben wir nun gemeinsam oder übergeben Sie mich der Polizei? Ich begebe Sie der Polizei. Als ein Kompagnon? Ich bin weder sein Kompagnon noch Ihr Hehler. Sie sind undankbar. Das ist zu unterleuten. Er ist aufgewacht. Ja und? Er hat uns zugehört. Hingehört. Mein Weihnachtsurlaub endet am 2. Januar. Bis dahin ist Zeit. Sie werden bereuen, mich verschleppt zu haben. Ach, wissen Sie, verschleppen ist ein starkes Wort in diesem Zusammenhang. Und bereuen? Also, was Moral ist, bestimmt der Augenblick. Gibt es was zu essen? Instantsuppe. Ich hasse Lebensmitteleinkäufe. Man trägt Kisten von Mineralwasser, Obst, Marmeladen, Brot, Milch, Gemüse nach Hause. Man schleppt und schleppt. Trotzdem ist nichts zu essen da. Aber bedienen Sie sich. Wenn ich dazu Musik hören kann? Darauf bin ich nicht vorbereitet. Sie haben keine Musik im Haus? Was brauche ich Musik? Ich habe meinen Pass im Haus. Aber... Rita. Hm? Was ist das heute für ein wunderschöner Tag? Rita, ich liebe dich. Ich liebe deine Zähne, dein junges Gesicht mit den Grübchen in den Wangen. Deine Augen. Ich habe dich jedes Mal angeschaut, wenn ich neben dir gelegen habe. Ich benötige keine Welt voller Zeichen. Selbst mein Geld hat mich nicht dazu verführt. Endlich kann ich mich aus dem Fenster stürzen. rufen Sie die Polizei. Er ist tot. Stimmt. Verständigen Sie den Krankenwagen. Ich habe ihn geliebt. Er war meine einzige Einnahmequelle. Ich gehe, Rita. Das können Sie nicht tun. Ich kann. Aber jetzt ist doch etwas geschehen. Etwas geschehen war schon davor. Ich teile der Polizei mit, Sie hätten den Mann aus dem Fenster gestoßen. Tun Sie das. Ich stürze mich ihm nach. Wenn Sie sich derart zu ihm hingezogen fühlen? Wir könnten ein gutes Leben zusammen haben. Er hat mir alles vermacht. Ich teile mit Ihnen. Mit Leuten, die ich nicht sympathisch finde, teile ich nichts. Legen Sie sich nicht mit mir an. Stürzen Sie sich nun nicht mehr aus dem Fenster? Er war mein Leben. Aber nicht meins, Rita. Ich gehe. Tourist? Ich besuche einen Freund. Sorgio, Tourist. Darf ich Ihnen das Weihnachtsengel überreichen? Von der Stadt Wien. Aus Lebkuchen. Eine originalgetreue Nachbildung der Venus von Willendorf. Ich mag keinen Lebkuchen. In dem Fall überreicht die Stadt Wien ihren Besuchern eine Tonfigur, einen Leutnant der Marine. Wie kommt Ihr Fremdenverkehrsbüro auf die Idee? Österreich ist überall. Ein Albtraum. Das kann ich nicht beurteilen. Warm für die Jahreszeit. Für den, der aus dem Taxifenster schaut? Hören Sie, ich kann aussteigen. Das sagen meine Fahrgäste jedes Mal, wenn ich mich mit ihnen über die Welt unterhalte. Also, über den Wiener Raum, ne? Fahren Sie die ganze Nacht Taxi? Ja, besonders an die Feiertage, wegen einem Trinkgeld. Ich gebe nie Trinkgeld. Ein unerschrockener Mensch. Däne. Warum Däne? Ich fahre meistens Dänen. Gibt es ein Lokal, in dem ich um diese Zeit frühstücken kann? Zu Weihnachten? In der Gegend? Na. Eine menschenscheue Stadt. Wie bitte? Ich habe seit gestern früh nichts im Magen. Seidengasse 25, Sie sind da. Hallo? Peter hier, mach auf, mir ist kalt. Komm herauf. Ich hab dich nicht mehr erwartet. Ich hab Besuch, Carla. Bittest du mich nicht herein? Nein. Warum nicht? Na, ihretwegen, wir werden im Frühjahr heiraten. Bis dahin ist Zeit. Du verstehst mich nicht. Darf ich dir trotzdem mein Geschenk da lassen? Eine schwarz und eine weiß bekleidete Königin. In Turin gibt es einen Textilingenieur, der Schachfiguren aus Seidenbrokat herstellt. Marco Botano, so heißt der Mann, freut sich besonders über die politischen Ereignisse in Osteuropa. Jetzt kommen die Schachspieler, sagt er. In den Rotlichtvierteln von Berlin und Paris werden Schachspielerinnen in den Fenstern sitzen und mit großartigen Eröffnungszügen locken. Was redest du da? Ich habe für dein Geschenk eine Verwendung. Soll ich gehen? Wenn du schon fragst. Dann gehe ich jetzt. Bist du beleidigt? Ja, weil du mich rauswirfst. Also, um dich rauszuwerfen, müsste ich dich erst in meine Wohnung gebeten haben. Hat sie dir beigebracht, dich so genau auszudrücken? Kann sein. Sie hat dich verändert. Jeder lernt vom anderen. Hör auf, so mit mir zu sprechen, wie du mit mir verfährst. Kann man mit dir verfahren? Du bist mein Schachspielpartner. Eine größere Wertschätzung habe ich sonst niemandem je entgegengebracht. Charlie, du bist betrunken. Eine offene Wohnungstür ist ungemütlich. Wir feiern Weihnachten. Tja, dann, Charlie. Peter. Ja? Lass sie da. Gib mir die zwei Brokatköniginnen. Wirst du auch den Chateau Neuf du Pape, den ich für uns beide mitgebracht habe? Ja, wenn du ihn entbehren kannst. Trinkst du ihn allein? Nein. Was geschieht mit den Brokatköniginnen? Ich werde Vater. Naja, dann streiche ich dich wohl am besten aus meinem Adressbuch. Ich hindere dich nicht dran. Ausgerechnet Carla, die hat dich doch früher nie interessiert. Im Gegenteil, du gingst dir aus dem Weg. Ich dachte immer, du hättest dir von ihr Geld gepumpt. Was redest du da? Ich sagte, dass ich dachte, du hättest dir von ihr Geld gepumpt. Ja, ich war nie in Geldnot und Carla hatte kein Geld. Wie kommst du darauf? Weil du ja ausgewichen bist. Schrei nicht so, du bist laut. Meine ganze Welt ist laut. Dieser winzige Leierkasten in meiner Tasche zum Beispiel spielt Tulpen aus Amsterdam. Was ist heute los mit dir? Okay, Charlie, ich gehe. Du heiratest, wirst Vater. Du bist der Größte. Einen Handkuss deiner Holden. Ich träume von euch. Gentlemen, a Göt. Was soll das heißen, Göt? A Göt ist wie ein warmer Ofen. Göt, warmer Ofen, damit fange ich nichts an. Aber du verstößt. Am heiligen Abend vor einem Armen, der kein Göt hat und keine Wohnung. Ich verstell mich nicht vor dir. Vor ein paar Minuten hätte ich noch einen Wein und zwei Brokatköniginnen gehabt. Ich bin immer zu spät. Wollen wir sie uns holen? Die Madeln und den Wein? Nein, es sind keine Menschenmadeln. Puppen sind das Schachfiguren aus Turin. Ich bin dabei, Haberer. Holen wir sie uns wieder. Es geht nicht. Alles geht. Der, dem ich das Geschenk gemacht habe, hat sich heute verlobt. Der wird Vater. Und einer Vater wird, ist er spendit. Wie soll ich dir das erklären? Sag sie zu mir. Sonst wäre grantig. Aber Sie sagen doch auch du zu mir. Ein Sand hat mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Frühstücken wir zusammen? In einem Kaffeehaus? Ja, wenn Sie wollen. Ja, und den Wein, den du mir sonst verschenkt hast, bleibt der, wo er ist? Geschenkt ist geschenkt. Ja, so denke ich nicht. Ein Geschenk kann ein Goldgrum sein. Man kann dem, dem man was geschenkt hat, immer wieder dran erinnern. Und was hat man davon? Dem anderen sein schlechtes Gewissen. Wozu? Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du kannst verschenken, weil du genug hast. Wollen Sie nun mit mir frühstücken oder nicht? Ich weiß kein Lokal in der Gegend, das heute am Christtag offen hat. Ziemlich kalt. Aber was du kalt nennst, ist für mich der reinste Frühling. Letztes Jahr war es kalt. Aber eigentlich ist es immer kalt, während der Nacht. Außer im Sommer. Manchmal ist es auch im Sommer kalt. Eine Wohnungseinrichtung kenne ich nur aus der Zeitung. Oder wenn ich einen Möbelauslag schaue. Eine Zentralheizung kenne ich vom Bahnhof oder von den Ämtern. Deswegen gehe ich gern in Ämter. Ich habe mich dort schon eingeschlichen, ohne dass mich einer in meiner Misere entdeckt hat. Von Amtsgebäude kriege ich automatisch ein kultiviertes Auftreten. Die Leitung dann mache ich mit guten Tag zu mir. Als ob ich zum Amtsreinigungspersonal kehren tät. Und meine Haber, den Kollegen Schlierse wetten ob, dass mir das Amtspersonal nicht aussieht. Meine Haber verlieren fast jedes Mal die Wette. Manchmal springt er 50 aus, manchmal ein paar Würstel oder ein Wein. Wenn ich mit dir wetten tat, tat ich einen Hunderter verlangen. Aber heute, wo ich meinen Glückstag diesbezüglich hätte, habe ich ja keinen Glückstag. Weil heute hat nur das Kirchenamt offen. Dort geh ich gleich gar nicht hin, während der großen Feiertag. Ich hab da schon meine Erfahrungen gemacht. Und wenn kein Hochamt ist, sind die meisten Kirchen zugesperrt. Ja, wegen die vielen Liebespaare, hat einmal ein Haberer gesagt. Er hat in der Kirche einmal ein Liebespaar zugeschaut. Dass eine Person ausgerechnet mitten am Nachmittag in die Kirchen zum Beten kommen und dann beim Anblick vom Sandler und dem Liebespaar einen Schrei auszulassen. Er wird heute nicht mehr warm. Ich geb dir meinen Mantel. Wir können zum Westbahnhof fahren. Frohes Ducken, wenn du ein Geld springen lässt. Also gut, wir fahren zum Bahnhof. Aber schau, ein Taxameter. Das kostet einen 50er. Was? Ein Taxameter. Na, ihr Reichen kriegt immer mehr eine kürzere Sprache. Und wir Armen kriegen immer mehr eine längere Sprache. Woran glauben Sie, liegt das? Ja, wer auf der Straße lebt, wird noch nichts mehr gefragt. Seine Lebenslage ist durchsichtig. Wir sind keine Herren von La Mancha, an denen sich ein anderer aufrichtet. Wir wären ein Sandler zum Beispiel, um einer das einmal richtig zu erklären. Bilden sozusagen das Pendant zum Wiener Staatsopernballett. Schneemandeln drinnen und Schneemandeln draußen. Nur mit dem Unterschied, dass die einen Schneemandeln unter Beifall dahinschmelzen und wir unter Mitleid. Aber Sie reden ganz gut. Ja, ich hab's auswendig gelernt. Für die Japaner. Die fotografieren inzwischen auch Lebewesen. Was nicht? Was ist mit Ihnen? Ich gehe nicht mit. Warum nicht? Ich bin meine Freunde. Die sind da drinnen im Bahnhof. Wenn die mich mit einem Abschlecken sehen, wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Was, wenn 100 oder 2 reifst, bist du mir los? Das ist Erpressung. Was hast du gesagt? Ich erpresse dich? Ich will dein Geld nicht mehr. Hab ich gesagt, dass ich Ihnen Geld gebe? Na, wenn ich auf das Frühstück verzichte, habe ich mir gedacht... Wie komme ich dazu? Du behandelst mich wie ein Straßenköter. Wollen Sie darauf eine Antwort? Wie meinst du es? Beenden wir unser Zusammentreffen. Sie wünschen? Frühstück Nummer 2, bitte. Aber einen doppelten Espresso. Und ein Glas Sekt. Bitte sehr. Bitte schön, der Herr. Zahlen, bitte. Du hast unseren Freund beleidigt. Ich habe niemanden beleidigt. Hey, du hast ihn beleidigt. Lass mich los! Habt ihr es gehört? Er will, dass man ihn in Ruhe lassen. Yes, ich habe ein Messer. Mit den trage ich die Hand. Weißt du, was das heißt? Damit stoße ich dich hinüber. Ich hole die Polizei. Na, wenn du nur ein Kieferer anschaust, mache ich dich kalt. Lass dich mal aus. Er hat dich beleidigt. Ja. Auslassen, sage ich. Danke. Wozu danke? Komm nie mehr in meine Nähe. Ein anderes Mal habe ich mich vielleicht nicht mehr so in der Hand. Leute wie du kommen ans Wasser an. Sie beschimpfen den Falschen. Du tragst ein gutes Gewand, also bist du für mich einer mit einem schönen Gewand. Hier finde ich Sie. Rita. Sie freuen sich ja. Das geht vorüber. Ich bin mit dem Wagen da. Nehmen Sie mich mit? Zu mir nach Hause wollen Sie das für wie lange? Bis morgen. Leben Sie allein? Warum fragen Sie? Ich will heute keine Leute mehr um mich haben. Darf ich mich in Ihrer Wohnung schlafen legen? Ja. Sobald wir dort sind. Ist was? Nein. Aber Sie haben doch etwas. Sie fragen gar nicht, was geschehen ist, nachdem Sie heute früh... Müsste ich das? Es ist kein Gesetz. Was war nach meinem Weggehen? Die Polizei hat ein Protokoll aufgenommen. Erwähnten Sie mich? Nein. Warum nicht? Ich wollte keine Scherereien haben. Hätte es die für Sie gegeben? Ich hätte sie beschreiben müssen. Hätten Sie das nicht gekonnt? Nein. Warum nicht? Ich sehe Leute als Menge. Einzelne Leute sehe ich nicht. Ich kann kein Gesicht vom anderen unterscheiden. Leute schauen entweder her oder halten die Augen geschlossen. Und er? Sie meinen Patrick? Hieß er so? Patrick Winter. Hielt er auch nur die Augen zu oder offen? Oder tat er noch etwas anderes? Er tat nichts anderes. Können Sie mit dieser Vorstellung von Leuten leben? Ist daran etwas Besonderes? Was passiert, wenn Sie sich verlieben? Ich kann mich gut konzentrieren und erlerne eine Fremdsprache. Wie ist das mit mir? Was erwarten Sie? In der Wohnung Ihres Freundes kamen Sie mir anders vor. Ich passe mich der jeweiligen Umgebung an. Sie geben sich undurchsichtig. Dergleichen Damen gibt es inzwischen schon wie Sand am Meer. Das ist langweilig. Das haben Sie nicht nötig. Außerdem bin ich krankhaft misstrauisch. Ich glaube Ihnen kein Wort. Das ist immer eine freie Entscheidung. Seit gestern Nacht treffe ich nur noch überspannte Leute. Sobald Sie aus Wien draußen sein werden, wird sich das legen. Haben Sie eine Freundin? Mitunter. Eine dauernde Freundschaft? Wollen Sie zu mir ziehen? Wohnen Sie gern in Wien? Warum nicht? Schauen Sie aus dem Fenster das weihnachtliche Wien. Eine für 14 Tage stillgelegte Baustelle. Und während der übrigen Jahreszeit, wenn Sie aus dem Fenster schauen? Ich komme zurecht. Haben Sie Milch im Haus? Ich habe Milchpulver im Bad. Darf ich mich jetzt etwas ausruhen? Sie können im Nebenzimmer auf der Luftmatratze schlafen. Ich erwarte noch Kunden. Sie arbeiten heute? Dachten Sie, ich singe Ihnen ein Wiegenlied vor? Verflucht. Was ist das? Das hören Sie doch, Musik. So laut? Seien Sie nicht zimperlich. Machen alle Freier solchen Lärm? Nicht alle, ist aber im Preis inbegriffen. Und Ihre Nachbarn? Was kümmern Sie meine Nachbarn? Wer ist er? Mein Freund. Wohnt er bei dir? Über Weihnachten. Schaut er uns zu? Er schläft sich aus. Solange er da ist, bezahle ich nicht. Dann geh. Du machst einen Fehler. Ich habe gehört, was die Dame gesagt hat. Die Dame? Hey! In Ihren Werte, Herr, aber auf Dauer wird sie Ihnen schaden. Mir? Schaden? Inwiefern? Ihre Freundin? Herr Nachbar, wir feiern Weihnachten. Mein Freund hat sich eine Kassette mit Musik aus Kriminalfilmen gewünscht. Die hören wir, das ist alles. Doch bei der Gelegenheit, Herr Nachbar, möchte ich bemerken, ein Weihnachtsoratorium ist auch laut. Verstehen Sie? Sie spielen das Weihnachtsoratorium jedes Jahr. Was ist dagegen schon die Titelmusik zu einem Fernsehkrimi? Mit Leuten ihresgleichen, Frau Nachbarin, lässt man sich besser nicht ein. Sie haben keine Ahnung von Musik. Herr Nachbar, besuchen Sie mich doch bitte wieder. Ich halte den Dirigentenstab, während Sie den Klangkörper anschwellen lassen. Nur eine Toccata, Frau Nachbarin, nicht mehr. Eine Toccata mit einem Tusch am Schluss. Meinetwegen, Frau Nachbarin, mit einem Schluss. Können wir weitermachen? Jawohl, Frau Nachbarin, sehr schön. Frohe Weihnachten. Was war das, Rita? Ein Flirt. Gut für das Geschäft? Gut für alles. Bleibt er? Bleiben Sie. Du sprichst deinen Freund Bersi an? Ich liebe ihn. Mich liebst du auch? Ja. Geld verzaubert dich nicht, was? Was ist daran schlimm? Nichts. Ich ziehe auch eine vermögende Frau jeder anderen vor. Warum bist du dann traurig? Lass das. Darf ich unterbrechen? Rita, er braucht dich. Vielleicht schenkst du mir ein paar Turnschuhe. Eine neue Krawatte braucht er auch. Karl, komm nie wieder in mein Appartement. Setzen Sie mir den finanziellen Ausfall? Nein. Sie haben ihn verursacht. Das sehe ich anders. Was wissen Sie schon von meinem Leben? Sollte ich? Ich bin kein aufmerksamer Zuhörer, Madame. Haben Sie eine Zigarette? Nein. Aber Sie haben doch Zigaretten. Ja. Warum geben Sie mir keine? Ich will nicht. Sieh wieder mich an. So etwas kommt öfter vor. Ein Glas Wein. Ein Stück französischen Kräuterkäse. Ausgekochtes Luder. Ich rufe die Polizei. Dreimal am Tag? Dreimal oder viermal. Sie sind gut im Geschäft. Sogar an für Nutten kritischen Tagen wie Weihnachten. Und das ganz allein und ohne Schlägertruppe. Hätten Sie Angst vor einem Zuhälter? Baby, mach Musik. Wie viel verlangst du? Mit Kondom 800 Schilling. Rita Safranek, hallo, ja? In 10 Minuten, ich erwarte Sie. It's my turn, Baby. Nicht mit Freunden. Ich bin nicht dein Freund, Rita. Das macht nichts. Bleib. Das geht nicht, das war eine Abmachung. Du bist nicht da. Vor wenigen Minuten haben sie sich geweigert, mir einen durch sie verursachten finanziellen Verlust zu ersetzen. Ich bin nicht reich, Rita. Das meinte ich damit. Womit? Dass ich für Geld nicht mit ihnen schlafe. Tun sie es ohne Nein. Geld. Wie ich schon sagte, von einer Prostituierten halte ich nichts. Ich auch nicht. Wann sind Sie mit ihm fertig? Das hängt von seinen Wünschen ab. Wie lange dauert eine ausgefallene Wunscherfüllung mit Ihnen? Mitunter 2 oder 3 Tage. Vielleicht bitte ich ihn zu bleiben. Dieses Vergnügen gönne ich mir manchmal. Ihre Äußerungen treffen mich nicht, Rita. Wie kommen Sie darauf? Er ist da. Gehen Sie jetzt auf Ihr Zimmer. Ich hoffe, Sie können sich ausruhen. Oh. Rita? Sind Sie da? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Was fällt denn dieser Frau ein? Geschlossene Wohnungstür. Eine Nachricht hätte sie hinterlassen können. Sind Sie Peter Weiß? Am Apparat? Richten Sie sich darauf ein, die Wohnung, in der Sie sich befinden, nicht mehr lebend zu verlassen. Warum? Denken Sie daran, wie viel Leben vor dem Ihren aufgehört hat. Alles andere wäre Spekulation oder Beschönigung. Meine Damen und Herren, Sie hörten Schwarzenbergplatz von Ingrid Buganik. Es sprachen Peter Weiß, August Zirner, Rita Safranek, Brigitte Karner, Patrick Winter, Martin Schwab, Charlie Neuendorf, Christian Spatzek, Carla, Brigitte Quadelbauer, Taxifahrer, Oliver Stern, Kloschar, Branko Samarowski. Ferner wirkten mit Leo Braune, Peter Trauner, Hubert Berger, Susanne Scharmeit und Wolf Oeser. Musik Wolfgang Mitterer. Technische Realisation Reinhard Rosser und Gerda Eisendle. Regieassistenz Brigitte Margesin. Die Regie hatte Götz Fritsch. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem österreichischen Rundfunkstudio Salzburg aus dem Jahre 1993.